Prepare to fight. 3, 2, 1. Fight. Impressive. Vernichtung der Lebensform mit der Bezeichnung Mensch beginnt jetzt. Lauf, dass ich den Gegner nicht ver-